drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas wieder schon auf dem Blut. Jetzt ist Jonas wieder schon auf dem Blut. Die drei Fragezeichen. Patrick und Kenneth, die beiden irischen Gehilfen von Titus Jonas, beschlossen, ihre Cousine Kathleen, die sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hatten, zu besuchen. Justus, Peter und Bob waren dabei. Sie wollten jedoch nicht in Kathleens Pension wohnen, sondern in der freien Natur zelten. Als sie bei der Pension Kathy eintrafen, schien niemand da zu sein. Kathy? Bist du zu Hause? Nicht da. Na, dann warten wir eben. Sie wird schon kommen. Ihr hättet ihr vielleicht doch einen Brief schreiben sollen, Ken, um sie über euren Besuch zu informieren. Wenn wir das getan hätten, wäre der Spaß nur halb so groß gewesen, Just. Oho. Was gibt's denn, Kenneth? Jeder hat eben seine Schwächen. Sogar unsere vorbildliche Cousine, Kathleen. Cassie, damit werden wir dich noch aufziehen. Schaut euch das Büro der perfekten Hausfrau an. Vielleicht solltet ihr da lieber nicht reinschauen. Meine Mutter fährt jedes Mal aus der Haut, wenn ich an ihren Schreibtisch oder ihre Handtasche gehe. Just, Bob, Peter, ich glaube, hier stimmt was nicht. Was denn, Patrick? Du hast recht, Patrick. Jemand hat das Büro durchsucht. Ja, scheint so. Und zwar einer, der entweder sehr unvorsichtig war oder es sehr eilig hatte. Hey, was habt ihr hier zu schaffen? Mann, der hat ein Gewehr. Na los, raus mit der Sprache. Was wollt ihr hier? Wer sind Sie? Was wollt ihr hier? Könnt ihr nicht sehen, dass dies ein Privatzimmer ist? Einen Augenblick. Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, sich zu erklären. Was? Es hat den Anschein, als sei diese Örtlichkeit durchsucht worden. Es dürfte die Polizei interessieren, zu erfahren, was Sie hier wollen und warum Sie so flink ein Gewehr im Anschlag haben. Ihr wollt die Polizei rufen? Das erscheint mir ratsam. Andererseits wäre es vielleicht klüger, die Rückkehr von Miss O'Hara abzuwarten und ihr die Anzeige zu überlassen. Miss O'Hara? Da muss ich euch wohl einiges erklären. Da kommt sie ja, Cousine Kathleen. Du bist doch Cousine Kathleen. Lieber Himmel, dann seid ihr Patrick und Kenneth aus Rocky Beach. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich hätte fast auf euch geschossen. Sie sind ein Freund von Kathleen? So kann man es auch nennen. Kathleen, du hast deinen Vetter nicht geschrieben. Du hast mir versprochen, ihn zu schreiben, ehe wir nach Lake Tahoe fahren. Kommt, lasst euch begrüßen. Es ist so lange her, dass ich euch gesehen habe. Lass dich umarmen, Cousine. Bist du hübsch geworden. Mein Gott, ist das lange her, dass wir uns gesehen haben. Ein richtig großes Mädchen bist du geworden. Von diesen fixen Jungen habt ihr mir ja geschrieben. Justus, Peter und Bob, nicht wahr? Weißt du was? Lass uns doch einfach mal in unserer Heimatsprache reden. Ich hätte große Lust dazu. Oh, bitte, wir wollen nicht gälisch reden. Das versteht mein Mann nicht. Und auf ihn wollen wir doch Rücksicht nehmen. Dein Mann? Kissy, wann hast du... Vorige Woche. Kathleen und ich haben vorige Woche in Lake Tahoe geheiratet. Mein Name ist Joe Hammond. Das ist eine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Kathy verheiratet, wer hätte das gedacht? Hoch soll sie leben. Dreimal hoch. Nichts für ungut, dass ich euch mit dem Gewehr bedroht habe. Kathy, deine Verwandtschaft sah sich gerade dein Büro an. Da muss jemand eingedrungen sein, während sie weg waren. Er hat den Raum durchsucht. Ach, das ist komisch. Patrick und Kenneth haben mir geschrieben, dass du ein Detektiv bist. So? Nein, nein. Auch nicht böse sein. Ich finde, du bist ein guter Detektiv. Du hast recht. Dieses Zimmer ist durchsucht worden. Mein Mann und ich haben es durchsucht. Sie? Ja, ich habe einen Schlüssel verlegt. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Es ist ein wichtiger Schlüssel und ich muss ihn finden. Also habe ich ihn überall gesucht. Vielleicht können wir helfen. Oder wenigstens Justus. Er hat einen besonderen Spürsinn dafür, wo Leute ihre Sachen hinstecken. Ich darf Ihnen mal unsere Karte geben, ja? Gern, Bob. Danke. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Sehr hübsch. Vielen Dank. Die Fragezeichen auf der Karte sind ein Symbol für das Unbekannte, dem wir stets gern auf der Fährte sind. Wird der Junge immer solche reden? Sie meinen so hochgestochen? Ja, yeah, meistens. Lassen Sie ihn nach dem Schlüssel suchen, er findet ihn bestimmt. Nicht nötig, danke. Kathleen, wir haben unsere Hochzeit noch gar nicht gefeiert. Jetzt sind deine Vettern hier, da sollten wir es nachholen. Nun, ja. Wir feiern gemütlich in kleinem Rahmen. Dabei bleibt es. Wir treffen uns zum Abendbrot. Packt eure Sachen aus und zieht endlich ein. Ich zeig euch die Zimmer. Peter, Bob und ich zelten. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und dabei bleiben wir auch. Das kann ich verstehen, Jungs. Am Abendessen nahmen auch die beiden einzigen Pensionsgäste teil. Mr. Smathers und Mr. Jensen. Zwei Männer, die fortwährend miteinander stritten und Gemütlichkeit nicht aufkommen ließen. Mr. Smathers war ein Naturfreund, der sich weigerte, Fleisch zu essen. Er verabscheute den Berufsfotografen Mr. Jensen, dem nichts wichtiger zu sein schien als ein gutes Stück Fleisch. Rindfleisch. Bitte keine Vorträge. Ich finde Roastbeef köstlich und ich würde es begrüßen, wenn Sie mich nicht jedes Mal zum Mörder stempelten, sobald ich die Gabel zur Hand nehme. Die Tiere sind unsere Freunde. Und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Die Kuh, die uns freundlicherweise das Abendessen lieferte, kannte ich ja nicht persönlich. Machen wir uns ihretwegen keine Sorgen. Für Sie, Mr. Smathers, habe ich Rahmspinat, rohgeriebene Karotten und Weizenkeime. Ausgezeichnet. Haben Sie für den Gasthof einen Anbau geplant? Ich habe hinter dem Haus eine Grube gesehen. Ist das eine Baugrube für ein neues Gebäude? Das gibt ein Schwimmbecken. Hier ist es aber reichlich kühl zum Schwimmen. Wir wärmen das Wasser auf. Ein Bär. Er wühlt die Mülltonne durch. Nicht. Unterstehen Sie sich, auf den Bären zu schießen. Lassen Sie mich, Smathers. Hier tue ich, was ich will. Geh fort, schnell. Versteck dich. Bleib hier weg. Zur Seite, Mr. Smathers. Ich schieße. Nein, nein, nicht schießen. Nicht schießen. Flucht. Vorbeigeschossen, wie? Man sollte sie windelweich prügeln. Hast du das Gewehr gesehen, Just? Ein Betäubungsgewehr. Sonderbar. Warum rückt man einem Bären mit einem Betäubungsgewehr zu Leibe, wenn es im Haus ein richtiges Gewehr gibt? Eben. Die drei Detektive haben wieder einen neuen Fall. Die drei Detektive zogen sich in ihr Zelt zurück, das sie unweit des Gasthofes aufgeschlagen hatten. Sag mal, was meinst du damit, dass wir wieder einen Fall haben, Jus? Ich habe eben nochmal mit Patrick und Kenneth gesprochen. Die beiden wollen, dass wir Kathleens frisch getrauten Ehemann unter die Lupe nehmen. Er ist ihnen nicht geheuer. So und so. Mir ist der Bursche auch nicht sympathisch. Schießwütig ist er. Und er benutzte ein Betäubungsgewehr, um einen Bären zu verjagen. Das ist doch unsinnig. Wieso hat er überhaupt ein Betäubungsgewehr? Keine Ahnung. Aber nicht das Betäubungsgewehr macht Patrick und Kenneth Sorgen, sondern das Schwimmbecken. Sie haben Angst, dass ihre tüchtige Cousine einen Mann geheiratet hat, der ihr Geld für sinnlose Pläne verplempert. Hey, seht mal. Da ist jemand in Kathleens Büro. Das ist Mr. Hammond, er räumt auf. Seltsam, dass Kathleen das nicht selber macht. Ich bin ein wenig enttäuscht von ihr. Und Patrick und Kenneth auch. Sie sah nicht gerade erfreut aus, als Hammond den beiden anbot, ein wenig zu feiern. Und sie spricht nicht gälisch mit ihnen. Überhaupt redet sie nicht viel mit ihnen. Moment mal, da ist doch was. Ich schau mal raus. Ah, Mist. Klemmt. So. Ein Bär! Ah. Ganz ruhig, nicht rein. Hau ab! Psst! Erschreck ihn doch nicht. Zum Gasthof rüber. Er wühlt im Abfall. Da! Joe Hammond springt auf. Er rennt aus dem Büro. Just, ein Blitz! Jensen hat den Bär fotografiert. Kommt! Der Bär haut ab. Kommt! Schnell! Ja. Ob Jensen verletzt ist? Da liegt er. Mr. Hammond, helfen Sie mir. Mr. Jensen ist verletzt. Gute Nacht. Was ist denn hier los? Jemand hat mich geschlagen. Stehen Sie auf und seien Sie froh, dass Sie überhaupt noch atmen. Mancher, der von einem Bären vertrimmt wurde, hat das nicht überlebt. Vertrimmt ist der richtige Ausdruck. Vertrimmt hat mich jemand. Aber nicht der Bär. Jemand hat sich von hinten angeschlichen und mir ins Genick gehauen. Immer langsam. Da war ein Bär und sonst niemand. Ich habe den Bären von meinem Fenster aus gesehen. Da habe ich meine Kamera geholt und bin runtergegangen. Ich hatte ihn gerade im Sucher, als ich jemanden hinter mir hörte. Das Blitzlicht ging los und eine Sekunde darauf Volltreffer ins Genick. Blödsinn. Sie, Mr. Smethers. Sie mit Ihrem Tierfimmel. Sie waren das. Kommen Sie, ich bringe Sie zu einem Arzt. Ich will keinen Arzt. Ich will die Polizei. Hier treibt sich ein Verbrecher herum, der unschuldige Menschen anfällt. Unschuldige Menschen sollten nachts um diese Zeit im Bett liegen und nicht mit Blitzlicht und Kamera andere Geschöpfe zu Tode erschrecken. Meine Kamera? Um Himmels Willen. Sie ist in zwei Teile zerbrochen. Sie Vandale. Wenn Sie Ihre Kamera fallen lassen, geht sie eben kaputt. Ich gehe ins Bett. Sie wollen keinen Arzt? Brauche ich nicht. Und den Sheriff will ich nicht mehr. Nacht. Peter Bob, kommt, wir gehen ins Zelt. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Jensen hat Glück gehabt. Nicht allzu viele Leute, die sich mit einem Bären anlegen, kommen so glimpflich davon. Es sei denn, das war am Ende gar kein Bär. Du hast den gleichen Gedanken wie ich, Peter. Könnte ein Bär einen Schlag austeilen, der einen Mann zu Boden wirft und betäubt und dennoch nicht einmal einen Kratzer auf der Haut hinterlässt? Nein. Ich hab's gesehen. Die Haut in Jensens Genick war unverletzt. Also, wer war es dann, wenn nicht der Bär? Wir werden uns morgen, wenn es hell ist, die Spuren ansehen. Dann wird es sicher zeigen, wer oder was Jensen den Schlag versetzt hat. Bär oder Mensch? Am nächsten Morgen wartete eine herbe Enttäuschung auf die drei Detektive. Joe Hammond war vor ihnen aufgestanden und hatte den Hof gefegt. Fußspuren waren nicht mehr zu sehen. Obwohl Justus, Peter und Bob nichts sagten, merkte Kathleen ihnen die Enttäuschung an. Um sie ein wenig aufzumuntern, erlaubte sie ihnen, nach dem verlorenen Schlüssel zu suchen. Den Schlüssel haben wir nicht. Aber hier ist ein Notizbuch über Kathleens gespartes Geld. Darin ist vermerkt, dass sie 10.823 Dollar auf der Bank hat. Alle Achtung. Also ist Cousine Kathleen doch recht wohlhabend. Bob, wir müssen den Schlüssel so schnell wie möglich finden und dann vom Dorf aus deinen Vater anrufen. Er soll sich mit der Kreditauskunft Thai in Reno verbinden lassen und fragen, ob es dort eine Akte über Hammond gibt. Du meinst, er hat es auf Kathleens Moneten abgesehen? Das ist immerhin möglich. Psst, sie kommt. Na, habt ihr den Schlüssel gefunden? Leider nein. Erlauben Sie mir eine Frage? Ich habe hier kein Scheckbuch gesehen. Ich habe gar kein Scheckbuch. Ich bezahle alles in bar. Alles? Ist das nicht zu riskant? Oh, ich habe mein Geld auf der Bank, in einem Schließfach im Tresorraum. Deshalb ist der Schlüssel so wichtig. Ich muss bald Rechnungen bezahlen und dazu brauche ich Geld. Haben Sie denn keine Angst, dass man Sie überfällt und Ihnen das Geld stiehlt? Och, überhaupt nicht. Ich glaube, mein Mann würde jeden erschießen, der das wagen sollte. Kein Zweifel. Das täte er glatt. Ja. Die drei Detektive suchten den Tresorschlüssel weiter. Dabei stellten sie fast das ganze Haus auf den Kopf. Jedoch vergeblich. Der Schlüssel war nicht aufzufinden. Da sich kein Erfolg einstellen wollte, beschlossen Justus, Bob und Peter, sich ein wenig in der Umgebung des Gasthofs umzusehen. Ich möchte wissen, warum sie so aus dem Häuschen ist. Sie kann sich doch einen Zweitschlüssel beschaffen oder das Schloss ändern lassen. Irgendwie wird sie ja in ihr Schließfach kommen. Hier wäre auch ein schöner Platz zum Zelten. Ja. Ein bisschen weiter vom Haus weg. Du hast wohl keine Angst vor Bären, was? Nein, warum auch? Die wollen doch nichts von uns. Hey! Ist das nicht der Mann von der Tankstelle aus dem Dorf? Das ist der Peter. Hallo, Jungs. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich habe hier ein bisschen Ordnung geschaffen. Leute aus der Stadt haben gezeltet und ihren ganzen Müll hier gelassen. Mein Name ist Richardson. Justus Jonas. Das ist Peter Shaw und das Bob Andrews. Freut mich, Jungs. Wollt ihr auf den Monsterberg? Monsterberg? Sagten Sie Monsterberg? Na klar. Seht ihr den Turm dort? Da war früher die Feuerwache bei Waldbrandgefahr. Und jetzt ist er nicht mehr besetzt, aber früher hieß er nur der Turm vom Monsterberg. Aus welchem Grund? Ja, als ich noch Junge war, erzählten die Großen immer, auf dem Berg gäbe es Riesen. Das hört sich an wie ein Schauermärchen, das eine Mutter erfindet, damit die Kinder parieren. Mag sein. Ein alter Trapper hat ja mal gewohnt. Er schwor, dass er im Schnee oben beim Gletscher die Fußspuren eines riesenhaften Mannes gefunden hat. Abdrücke mit bloßen Füßen, sagte er. Fußspuren im Schnee. Und ein junger Mann aus der Stadt kam mal völlig verstört von einem Ausflug ins Dorf zurück. Er behauptete, er habe eine riesige Schreckgestalt auf einer Wiese gesehen. Monster. Mir ist nicht klar. Lass nur. Gebt nicht so viel auf solche Geschichten. Ich muss weiter. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, Monsterberg. Schreckgestalt. Fußspuren in Schnee und Eis. Ja, ob wir nicht lieber umkehren? Ach was, wir gehen weiter. Los, kommt. Hey! Wartet mal. Da ist doch was. Ein Schatten. Ob das ein Bär ist? Lass uns lieber abhauen. Sieh da. Die Herren Detektive. Ach, Sie sind das, Mr. Smethers. Wir dachten schon, ein Bär. Oder was Schlimmeres. Heute wäre ich gern ein Bär. Ich habe einen Bienenstock in einem Baum entdeckt. Ein Festmahl für einen Bären. Um Himmels Willen, Sie haben ja ein Stinktier auf dem Arm. Nun ist es nicht wunderhübsch? Mr. Smethers, schnell, tun Sie es weg. Stört es euch? Ist das nicht dumm? Die Jungen haben Angst, du würdest es mit deinen Drüsen bespritzen. Das würdest du doch nicht tun, oder? Bitte. Na schön. Komm, ich setz dich auf den Boden. So. Lauf. Lauf. Seht ihr, da läuft es. Entzückende Tiere dieses Kongs. Wenn ich es nicht selber gesehen hätte, ich würde es nicht glauben. Ich liebe die Tiere und die Tiere mögen mich. Ich verstehe sie und sie verstehen mich. Seht her. Ich habe Erdnüsse in dieser Tüte. Seid mal ganz ruhig. Ich zeig euch was. Da, ein Eichel herkommt. Nicht so gierig. Warte auf die anderen. Es dauert nicht lange. Hab Geduld, bitte. Ein Eichhörnchen. Streitet euch nicht. Es ist für alle genug da. Ah, das sind auch meine Freunde, die Streifenhörnchen. Jetzt geht es los. Seht ihr? Eine Nuss nach der anderen. Ganz brav sind die Tierchen. So, hier habt ihr alle Nüsse. Und jetzt auf mit euch. Weg sind sie. Diese Tiere verstehen Sie tatsächlich. Das habe ich doch gesagt. Man muss sich nur mit ihnen beschäftigen. Betäubungsmittel. Welch ein Hohn. Sie sprechen von Mr. Hammond und seinem Betäubungsgewehr? Allerdings. Solange ich noch einen Tropfen Blut in den Adern habe, wird er nicht damit schießen. Wozu hat er das Gewehr? Wissen Sie es? Allerdings weiß ich das. Wollen Sie es uns nicht sagen, Mr. Smethers? Was? Nein, nein. Das sage ich euch nicht. Wenn ich das täte, glaubt ihr mir womöglich. Das wäre eine Tragödie. Aber Mr. Smethers, gehen Sie doch nicht weg! Es hat keinen Sinn, ihr hört nicht. Ach, eine Tragödie. Was hat er damit nur gemeint? Wenn wir ihm glauben, dann wäre es eine Tragödie. Wieso denn das? Hammond will bestimmt irgendein Tier fangen. Ein Betäubungsgewehr dient dazu, dass man ein Tier anschießt, ohne es zu töten. Will er also einen Bären damit fangen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Nein, Smethers meint ein anderes Tier. Ein Tier, das wir hier in der Gegend gar nicht vermuten. Aber was für ein Wesen könnte das sein? Ein Lastwagen. Mann, der ist aber ganz schön beladen. Bringt wohl den Zement für das Schwimmbecken. Das ist aber eine Menge Zement. Ist ja auch ein großes Schwimmbecken. Also ich frage mich, ob Kessling wohl wusste, dass der Zement heute kommt. Sie wollte ja die Lieferung gleich bezahlen. Aber wir haben den Tresorschlüssel noch nicht gefunden. Sie bekommt den Zement doch ohne Bezahlung gegen Unterschrift. Ach komm, wir gehen rein. Kathleen? Kathleen, kommst du mal eben? Ja, was ist denn? Oh, der Zement. Ja, aber ich habe gar kein Geld da. Es genügt, wenn Sie den Lieferschein abzeichnen. Ach so, na gut. Ich nehme den Lieferschein mit ins Haus und unterschreibe dort. Na, so viel Mühe brauchen Sie sich doch nicht zu machen. Bitte sehr, ein Kugelschreiber. Unterschreiben Sie einfach irgendwo auf den Beleg. Oh ja, natürlich. Ist es recht so? Normalerweise schreibe ich viel besser. Ich bin nur gerade am Brotbacken und steck mitten im Teig. Meine Hand zittert. Och, wir sind alle mal ein bisschen zittrig. Wiedersehen. Ja, ja, ich wollte das nicht tun. Du hättest schließlich ja auch unterschreiben können. Du hättest dich dem Fahrer gegenüber nicht so auslassen sollen. Er ist ja kein Schönschreibspezialist. Blöd bist du. Blöd? Blöd? Du bist blöd. Nur du. Du mit deinem idiotischen Loch im Boden. Du bildest dir da etwas ein, das es gar nicht gibt. Sicher gibt es das. Ich habe es ja gestern oben auf der Wiese gesehen. Und hier unten war es auch schon. Ach, ich glaub das alles nicht. Du wirst schon sehen. Komm schnell, wir verduften. Sie brauchen uns nicht zu sehen. Hier ging es um ein Unterschriftsproblem. Mrs. Kathleen Hammond mochte ihren Namen nicht schreiben. Dabei dürfte sie eigentlich als erfahrene Geschäftsfrau hier keine Hemmungen haben. Und ganz allgemein, nichts schreibt sich doch so flüssig wie der eigene Name. Oder? Kenneth und Patrick sind nicht da, aber sie werden wohl nichts dagegen haben, wenn wir uns in ihrem Zimmer aufhalten. Hm. Ganz gut, dass Kathleen uns nicht gesehen hat. Ich glaube, die Flitterwochen sind bei denen schon vorbei. Na, ich komme da nicht mit. Sie wollte nicht unterschreiben und sie hat den Fahrer angelogen. Sie backt doch gar kein Brot. Kathleen glaubt nicht, dass es das gibt, was Hammond oben auf der Wiese gesehen hat und was hier unten war. Also, du meinst, an der Geschichte von Mr. Richardson ist was dran? Kollegen, ich glaube, wir wissen jetzt, was Hammond mit dem Betäubungsgewehr vorhat. Du meinst, er macht Jagd auf das Monster? Das ist doch irrsinnig. Eine Wahnidee. Aber ich glaube trotzdem, dass es ihm darum geht. Warum machen wir morgen nicht eine Wanderung zur Bergwiese hinauf? Eine Wanderung oder eine Monsterjagd? Eine Spurensuche. Wenn da oben etwas Ungewöhnliches herumspaziert, dann sollten wir dafür auch Anzeichen aufspüren können. Es müsste eine Fährte zu finden sein. Vielleicht ist es ein Wesen, das gar keine Spuren hinterlässt. Aber sicher hinterlässt es welche. Joe Hammond hat heute früh den Hof gekehrt, damit keiner die Spuren sieht, die da waren. Es ist kein Bär. Das wäre ja nichts Besonderes, sondern irgendetwas anderes. Ja, du könntest recht haben. Mr. Smethers weiß, was es ist, aber von ihm erfährt es keiner. Und das Schwimmbecken passt jetzt auch zu der ganzen Geschichte. Wisst ihr, woran mich diese Grube erinnert? Nee, keine Ahnung. An die Tiergehege im Zoo von San Diego. Am nächsten Morgen waren die drei Detektive schon bei Tagesanbruch auf den Beinen. Nach einem kurzen Frühstück stiegen sie ins Bergland bis fast zur Schneegrenze hinauf. So viel sie aber auch suchten, sie fanden keine ungewöhnliche Spur. Wie wär's, wenn wir unsere Schritte zurück zu Cassys Pension lenken? Du willst nicht wissen, was Hammond mit dem Betäubungsgewehr jagt? Doch, schon, nur möchte ich dem Ding hier nicht begegnen. Ich habe drei Ortungsgeräte dabei. Wir können das Gelände schneller durchkämmen, wenn wir uns trennen. Mit Hilfe der Geräte finden wir uns immer schnell wieder. Ihr braucht nur die Taste daran zu drücken. Ein Piepton gibt dann an, wo der andere ist. Ja, aber funktionieren die auch wirklich? Ich habe keine Lust, mich hier zu verirren. Ich habe alle drei Geräte getestet. Sie sind in Ordnung. Okay, wer sucht in welcher Richtung? Dazu kommen wir jetzt. Justus ging nach Norden, Peter nach Westen und Bob zunächst nach Süden. Später schwenkte er nach Westen um. Er suchte den Boden nach Spuren ab und blieb alle paar Sekunden stehen, um zu horchen. Hey, Moment, das ist doch eine Spur. Sieht aus, als ob ein großes Tier hier gewesen wäre. Ein Bär vielleicht? Vorsicht, Bob, da ist eine Bodenspalte. Wenigstens 3 Meter breit. Senkrecht geht's da runter. Oh, da unten liegt ja noch Schnee. Ist da jemand? Justus, Peter! Nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Mein Kopf. Oh, ich bin in den Spalt gefallen. Da war doch jemand. Oh, ich muss ein Zeichen geben. Hoffentlich ist das Pahlgerät noch in Ordnung. Gott sei Dank, es klappt. Hilfe! Peter, Justus! Hier unten bin ich! Hilfe! Hört ihr mich denn nicht? Bob, wo bist du? Hier unten, Justus, in der Spalte! Ah, da bist du ja! Bob, wie ist das passiert? Peter, hier ist er. Wie zum Kuckuck bist du denn da runtergekommen? Reingefallen eben. Ach, mach keine Witze. Das wäre euch auch passiert, wenn ihr das Gleiche gesehen hättet wie ich. Was hast du denn gesehen? Irgendein Tier. Etwas ganz, ganz Großes. Ich weiß nicht, was es war. Es kam von hinten an und war plötzlich bei mir. Ich hörte seinen Atem, drehte mich um und blickte in 2 rote Augen. Vor Schreck trat ich zurück und stürzte ab. Und dann wurde ich ohnmächtig. Wir brauchen ein Seil, damit wir dich hochziehen können. Also ich hole eins. Ich laufe zum Gasthof zurück. Seid vorsichtig, ich bin bald zurück. Bob, was hast du denn nun wirklich gesehen? Ehrlich, Just, das weiß ich einfach nicht. Es ging alles so schnell. Ich hörte was hinter mir, ich drehte mich um und dann sah ich diese Augen. Ich schrie und das Ding auch, glaube ich. Und ich stürzte ab. Ich sehe mal nach. Deine Spur muss ja da sein und die von dem anderen auch. Im Schnee zeichnet sie sich ja gut ab. Just, bist du noch da? Ja, hier. Ich sehe deine Fußspur. Unglaublich. Was ist denn? Bob, bist du sicher, dass es kein Mann war, der dir nachkam? Ein sehr großer Mann mit bloßen Füßen. Ich habe keine Füße gesehen. Und wenn es ein Mann war, dann zähle ich mich ab sofort nicht mehr zum Menschengeschlecht. Das ist erstaunlich. Hier war nämlich jemand, ein sehr großer Kerl, der barfuß lief. Ah, verflixt. Just! Mann, Just, pass bloß auf! Just! Hey, Justus, sag doch was! Just! Just! Verdammt, was ist denn los? Just, antworte doch! Wo bist du denn? Justus! Mein Hals! Was ist passiert? Wo bist du denn? Hier bin ich. Ich war die ganze Zeit hier. Jemand ist von hinten gekommen und hat mir einen Schlag verpasst. Ins Genick? Also hast du auch einen Nackenschlag abgekriegt, so wie Mr. Jensen? Genau das! Genau wie Mr. Jensen und jemand hat alle Fußspuren verwischt. Komm, endlich bin ich aus dieser Spalte raus. Vielen Dank, Peter, dass du das Seil geholt hast. Ohne Seil wären wir bestimmt aufgeschmissen nicht gewesen. Nicht zu danken, Bob. Also eins wissen wir sicher. Den Nackenschlag hat Justus nicht von einem Bären abgekriegt. Mit Sicherheit nicht. Und was dich erschreckt hat, war möglicherweise dasselbe barfüßige Wesen, das mich anfiel und dann seine eigenen Spuren verwischte. Ein barfüßiger Mann? Hier läuft doch keiner ohne Schuhe rum. Ich habe den beachtlichen Fußabdruck eines Mannes gefunden. Meiner Schätzung nach bestimmt 40 Zentimeter lang. Der Monsterberg. Dies ist der Monsterberg. Monster? Wer redet da von Monster? Mr. Smethers. Tut mir leid, habe ich euch erschreckt? Was soll das Gerede von einem Monster? Wo ist der Abdruck? Jemand hat ihn weggefegt. Oh ja, ich verstehe. Aber da war wirklich ein Fußabdruck. Wenn Justus das sagt, dann stimmt das auch. Ihr habt euch von Richardson von der Tankstelle beschwatzen lassen. Er sollte sich schämen, euch Jungen solche Angst zu machen. Den Mann knöpfe ich mir vor. Mr. Smethers. Und ihr solltet euch in der Nähe des Gasthofs aufhalten. Ganz ungefährlich ist es hier nämlich nicht. Das leuchtet mir schon ein. Ich glaube, wir sollten hier ebenfalls verschwinden. Wenn man sich mit einem Monster einlässt, kann das bös enden. Mr. Smethers hat offensichtlich nicht nur alle bekannten Wald- und Gebirgstiere, sondern auch eine bislang nicht näher erforschte Art in sein Herz geschlossen. Weiß er mehr darüber als wir? Für diesen Tag hatten Justus, Bob und Peter nach ihrem Geschmack genügend Natur gesehen. Sie wollten die Abendstunden nutzen, um nach dem Schlüssel zu suchen, den Kathleen so dringend benötigte. Dabei warfen sie auch einen Blick in das Zimmer von Mr. Jensen. Das ist ein Ding. Ich werfe einen Blick in das Zimmer von Mr. Jensen und was sehe ich als erstes? Ein Buch mit dem Titel »Fotografieren für Anfänger«. Das ist doch wohl ein Witz. Ein Witz? Vielleicht. Auf jeden Fall ist Jensen kein Fotograf. Wollen wir das Zimmer durchsuchen? Das wäre eine Gelegenheit. Mr. Jensen ist unten in der Gaststube. Ach, lieber nicht. Mir genügt dieser eine Blick in sein Zimmer. Kommt. Durch den Hinterausgang. Oh, ich bin reichlich müde. Hey, Moment mal. Da ist jemand in Kathleens Büro. Mann, das ist Jensen. Tatsächlich. Er blättert in ihren Geschäftsbüchern. Jetzt hat er was gehört. Er stellt das Buch zurück. Seid leise. Kathleen und ihr Mann kommen. Jensen versteckt sich hinter dem Schreibtisch. Siehst du? Hier ist niemand. Du hast dich getäuscht. Ich habe aber was gehört. Ich weiß genau, dass ich Schritte gehört habe. Deine Nerven spielen dir einen Streich. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Du machst das ganz prima mit den beiden Trotteln aus Rocky Beach. Lass dich von denen bloß nicht unterkriegen. Sie bleiben ja nicht ewig. Noch länger als eine Woche. Sie sind weg. Was hat das zu bedeuten? Jetzt haut auch Jensen ab. Ich verstehe das nicht. Wieso sollten Patrick und Kenneth Kathleen nervös machen? Es sind doch ihre Lieblingsvettern. Das begreife ich eben nicht. Ja. Überhaupt nichts begreife ich. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeschmissen. Am nächsten Morgen beobachteten die drei Detektive, wie Joe Hammond in Richtung Feuerturm eilte. Das Betäubungsgewehr trug er auf der Schulter. Heimlich folgten sie ihm. In diesem Waldstück ist er verschwunden. Was könnte da sein? Ich sehe nur Bäume, Bäume, Bäume. Ja. Warte mal. Hat Mr. Richardson nicht etwas von einer Waldhütte gesagt? War da nicht so ein junger Mann aus der Stadt, der ganz verstört wegen des Monsters ins Dorf gekommen ist? Von einer Hütte hat Richardson nichts gesagt. Dann hat jemand anders die Hütte erwähnt. Ich glaube jedenfalls, dass Hammond dorthin geht. Feuer! Seht dort, der Wald brennt! Da kommt jemand mit dem Auto den Waldweg herunter. Steigt ein, Jungs, schnell! Der Wald brennt. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Ich habe eine Kippe verloren und schon stand alles in Flammen. Mr. Hammond muss noch da sein. So ein blonder Mann, ja. Den habe ich vorhin in Richtung Gasthof laufen sehen. Schnell steigt ein, das Feuer wird bald hier sein. Der Fahrer setzte Justus, Bob und Peter am Gasthof ab. Tatsächlich war Mr. Hammond schon hier. Er bereitete sich darauf vor, das Haus gegen das rasend schnell heranrückende Feuer zu verteidigen. Hammond ist tatsächlich schon zurück. Kenneth Patrick und Mr. Jensen auch. Joe, Joe, wir müssen hier weg. Nein, wir müssen das Haus schützen. Das Leben meiner Cousine ist wichtiger. Kathleen, du kommst mit uns. Justus, Peter, Bob, ihr kommt mit. Augenblick noch, Kenneth. Erst müssen wir Kathleen finden. Was? Was redest du da für einen Unsinn? Mrs. Hammond, wo ist Kathleen? Du spinnst wohl. Sie sind Mrs. Hammond. Wo ist Kathleen O'Hara? Sagen Sie es mir, schnell. Oder wollen Sie, dass sie verbrennt? Wo Kathleen O'Hara ist? Sie sind nicht Kathleen O'Hara. Ich war bisher Kathleen O'Hara. Jetzt bin ich Kathleen Hammond. Das wissen Sie doch. Ich bin die frühere Kathleen O'Hara. Nein, haltet sie. Sie ist eine Betrügerin. Haltet sie. Hier geblieben. Die Perücke ist dir runtergefallen. Sie ist gar nicht rothaarig. Verdammt. Das ist nicht Kathleen. Ich habe sie. Die entwischt mir nicht. Wo ist meine Cousine? Wo ist Kathleen? Oben bei der Hütte, nicht wahr? Ist sie dort? Ja, da ist sie. Patrick, pass auf, dass uns der saubere Mr. Hammond nicht entkommt. Ich fahre zur Hütte rauf. Ich komme mit. Ich zeige Ihnen, wo sie ist. In Ordnung, Mr. Jensen. Wir auch. Kenneth fuhr durch den teilweise brennenden Wald. Mühsam kämpfte er sich an die Waldhütte heran, die am Rande einer Lichtung lag. Dort ist die Hütte. Anhalten, Kenneth, da ist sie. Schnell, Kathleen! Kathleen, wo bist du? Das kommt aus der Hütte. Wir sind hier, Kathleen! Die Tür ist verriegelt. Wir müssen sie aufbrechen. Ah, das schaffen wir schon. Ich werfe mich dagegen. Zur Seite, Kathleen! Die Tür hält. Sie ist zu stabil. Hammond hat Kathleen hier gefangen gehalten. Mir ist jetzt alles klar. Das Monster! Was läuft da? Ruhig, Kathleen, ruhig. Komm heraus. Ich bin's, dein Vetter Kenneth. Vorsicht! Das Monster will in die Hütte. Zur Seite, Kenneth! Es rennt die Tür ein! Die Tür zerschmettert! Ist das Messers? Wo kommen Sie her? Ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß. Es ist schlimm. Aber es wird ja alles wieder gut. Das Feuer wird dir nichts tun. Ich passe schon auf. Und jetzt komm. Ganz ruhig. Er führt das Monster weg. Es gehorcht ihm. Unglaublich. Kenneth, bist du es wirklich? Ach, Kathleen, ich bin ja so froh. Was war das für ein Tier? Darüber können wir später reden. Komm, wir müssen hier weg. Wir fahren zu deinem Gasthof. Dunkel geworden, als die Feuerwehr den Brand endlich ganz eingedämmt hatte. Im Gasthof saßen Patrick und Kenneth bei ihrer Cousine. Kathleen erstattete dem Dorfpolizisten Bericht. Nicht nur Justus, Peter und Bob, auch Jensen, der falsche Fotograf, war dabei. Er gab sich gelassen. Er zielte mit dem Betäubungsgewehr auf Mr. Joe Hammond. Nehmen Sie das Gewehr weg. Erst wenn Sie diesem Verbrecher Handschellen angelegt haben. Stellen Sie das Ding weg, ehe ein Unglück passiert. Na gut, auf Ihre Verantwortung. Miss O'Hara, erzählen Sie, was ist passiert? Mr. Hammond vergaß in meiner Pension. Eines Tages sprachen wir über Geld und da benahm er sich so eigenartig, dass ich Angst bekam. Und damals haben Sie den Schlüssel versteckt? Ja, ich hatte so ein eigenartiges Gefühl. Wo ist eigentlich der Schlüssel? Mir hat es Kathleen schon erzählt. Sie hat den Schlüssel mit Klebeband unter ihrem Bettrost befestigt und darauf hat das saubere Pärchen die ganze Zeit geschlafen. Verdammt. Fahren Sie bitte fort, Miss O'Hara. Kurz darauf kam Mr. Hammond zu mir und forderte das Geld. Er drohte, mich zu erschießen. Aber ich dachte, wenn ich ihm das Geld gebe, erschießt er mich erst recht. Ich habe ihm nichts gegeben, aber er hat nur gelacht. Dann hat er mich zu der Hütte geschleppt und mich dort eingesperrt. Er ist jeden Tag gekommen und hat mir etwas zu essen und zu trinken gebracht. Eine Woche lang. Es war also ganz einfach. Mr. Hammond kam hierher und sah, dass seine Frau eine unglaubliche Ähnlichkeit mit Miss Kathleen hatte. Das wollte er ausnutzen, um an ihr Geld zu kommen. Leider beherrschte Mrs. Hammond die Unterschrift von Miss Kathleen nicht besonders gut. Und den Schlüssel für den Tresor konnten sie auch nicht finden. Mr. Hammond hat sich auf Betrug spezialisiert. Er hat meine Schwester um $10,000 erleichtert, ohne dass wir etwas gegen ihn unternehmen konnten. Und Sie sind kein Fotograf? Ich habe eine Eisenhandlung in Lake Tahoe. Meine Schwester sah zufällig Hammond und diese Frau. Sie hatte eine Kamera dabei und machte rasch ein Foto. Und sie schrieb sich ihre Wagennummer auf. Wozu das? Wir dachten, sie sollte sein nächstes Opfer sein. Und davor wollten Sie sie schützen? Genau. Durch die Autonummer kam ich auf Miss Kathleens Adresse. Ja, und das gab mir die Idee, hier als Fotograf aufzutreten, der Tieraufnahmen in freier Wildbahn machen will. Oh, Mr. Smethers. Du liebe Zeit. Diese Ähnlichkeit. Das erklären wir Ihnen später, Mr. Smethers. Es ist etwas kompliziert. Hat der Herr auch mit dem Fall zu tun? Nein, überhaupt nicht. Und jetzt zu dem Betäubungsgewehr. Wozu brauchte Hammond das? Abscheulich, nicht? Können Sie sich vorstellen, Herr Wachtmeister, dass Mr. Hammond allen Ernstes glaubt, es gäbe hier im Gebirge eine Art Monster? Er hegt die irrwitzige Vorstellung, er könne ein Wesen einfangen, das der Fachwelt gänzlich unbekannt ist. Ein Monster? Der Mann ist ja übergeschnappt. Genau. Wir wissen schließlich alle, dass es gar keine Monster gibt. Nicht wahr? In dieser Geschichte ist schon so viel aus niedrigen Beweggründen gelogen und betrogen worden, aber diese Notlüge unseres tapferen Tierfreundes entspringt zweifellos lauteren Motiven. Tja, guter Mr. Smethers. Jetzt ist Jonas, die Verschwörung, noch endlos. Jetzt ist Jonas, die Verschwörung, noch endlos. Die drei Fragezeichen.